WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, 1 Uhr nachts und wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitagnacht, das ist eine freie Themennacht. Ja, und ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Lena. Und Lena ist 27. Guten Morgen, Lena. Hallo, Domian. Hallo, Lena. Weswegen rufst du an? Also ich rufe an, weil mein Freund einen starken Haarfetisch hat, was ich irgendwie nach ein paar Monaten rausgekriegt habe. Mhm. Und es geht so weit, dass, also er steht auf ganz anrasierten Nacken. Also auf er was? Macht das gerne auf anrasierte Nacken. Auf anrasierte, was? Nacken? Also den Nacken von der Frau. Ach so, anrasiert. Wenn man, so den, okay. Wenn man den hochrasiert hat. Ja, ich verstehe. Ja, okay, gut. Und die müssen halt, also die müssen wirklich so kurz sein, so 6 mm mag er das gerne und dann, dass er da so reingreifen kann. Und das geht inzwischen so weit, dass er so mit mir Friseurspiele spielt vor dem Sex und will mir selber die Haare schneiden. Ich habe Puppenköpfe entdeckt unterm Bett. Und die er geschnitten hat? Die er geschnitten hat, ja, die haben alle so seine Traumfrisur. Ich hatte jetzt gedacht, Haarfetisch, dass der dich ganz behaart haben möchte und keine Rasur. Nee, das leider nicht. Wünscht. Also es bezieht sich auf den Kopf, beziehungsweise vor allen Dingen auf den Nacken. Geht wirklich nur um den Kopf, ja. Also der Nacken muss scharf anrasiert sein, von unten nach oben. Genau, ja. Von unten nach oben und gerne auch mit einer harten Kante oder. Ja. Ja. Und wie soll's an der Seite sein? Also am liebsten hätte er das wirklich richtig schön kurz, auch dass die Seiten kurz sind, aber ein Decker muss sein. Also sowas zum Reingreifen findet er gut. Ja. Ja, und das macht Problem er. Ist, dass ich, ja, das macht er gerne. Und das Problem ist, als ich ihn kennengelernt habe, war ich wirklich sehr langhaarig. Also ich hatte Haare bis zur Brust. Guck, wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Und wie lange hat es gedauert, dass er so peu à peu dir die Haare gekürzt hat? Naja, es kam ja erst nach 2-3 Monaten raus, dass er mir erzählt hat, als er betrunken war, dass er keine Pornos guckt, so wie andere Männer, sondern er guckt Haarschneidevideos, wie Frauen die Haare anrasiert werden. Und das hat mich schon sehr irritiert ein wenig. Ja, verwundert. Ja, ja, also ich verwundert. War jetzt nicht abgeneigt, weil ich finde neue Sachen, also ich finde das aufregend, finde es interessant, wenn Leute irgendwie so eine Begeisterung haben. Ja, aber sowas hat man auch noch nicht gehört. Nee, sowas fand ich auch irgendwie komisch. Aber Lena, was ich gerade höre, ist, dass wir ein Foto von dir haben. Das dürfen wir mal eben zeigen. Nein. Ich habe in der Redaktion gesagt, lieber nicht. Okay, gut. Dann. Das war nur für euch. Also, okay, dann ist es auch okay. Vermutlich ist es zu sehen, wie du anrasiert bist und wie die Frisur aussieht. Ja, so vorher, nachher. Also vorher hatte ich wirklich echt lange Haare und auf dem Bild habe ich platinblond gefärbte Haare, ich habe Lippenstift drauf und so, wie ich eigentlich gar nicht aussehe. Also ich bin wirklich der sehr natürliche Typ. Mhm. Und er hätte es gerne schon sehr unnatürlich. Jetzt finde ich das völlig schräg, dass er Puppenköpfe hat, die er rasiert. Wie groß sind die Puppen denn? Die Köpfe? Na, das sind so Friseurköpfe. So an ach, so große sogar. Hm? Und die hast du unterm Bett gefunden? Ja, in so Kartons. Wir haben so ein Podest und da sind die rausgepurzelt. Ich war 3 Wochen im Ferienlager, ich arbeite mit Kindern und war 3 Wochen nicht da und dann. Also ihr wohnt zusammen, ihr habt eine gemeinsame Wohnung. Genau. Ja. Und dann hat der heimlich, während du weg warst, die Puppenköpfe rasiert und dabei wahrscheinlich masturbiert. Ja, die sahen nicht frisch gewaschen aus. Aber das finde ich gar nicht schlimm. Gibt es denn neben diesem Fetisch, das ist ja ein Fetisch, kann man ja so sagen, ja. Auch eine, ich sag mal, relativ normale Sexualität zwischen euch beiden? Also das Komische ist, dass er wirklich ein sehr lieber, er sieht sehr lieb aus, er ist wirklich sehr ruhig und angepasst und Schwiegermuttertraum. Und dann, wenn es um Sex geht und wenn es um so Bettgeschichten geht, dann ist er wie ausgewechselt. Also gerade wenn ich kurz rasierte Haare habe, inzwischen sind die kurz. Also gerade wenn die so frisch vom Friseur kommen, dann erkenne ich die im Bett ganz nicht wieder. Er wird zum Stier. Er wird wirklich zum Stier. Das stimmt. Ich vermute mal, dass da auch natürlich drauf steht, dass du die Schamhaare schön glatt rasierst. Nee, ich hatte vor, als ich ihn kennengelernt habe, so wirklich glatt rasiert. Das mochte mein Ex-Freund gerne, aber jetzt, er wollte unbedingt einen Strich. Strich findet er schön. Ah, Strich findet er gut, ja. Ja. Und Achselhaare? Nee. Die sind weg, die sind glatt. Ja. Baut er in der sexuellen Aktion dann deinen frisch rasierten Kopf irgendwie auch mit ein? Ja, also das war das, was mich am meisten so beeindruckt, ist das falsche Wort, so verwundert hat. Also er steht auf Friseurspiele vor dem Sex. Also das schreibt er mir dann schon am Tag, wollen wir Friseur spielen? Mhm. Und dann sage ich ja und dann ist er den ganzen Tag aufgeregt, dann bereitet er alles vor. Wir haben hier so eine Kiste mit 30 verschiedenen Haarprodukten und Schere und Epilierschere, Ausdünnungsschere, Kamm, Toupierschere, es gibt alles. Und dann, er ist natürlich dann der Friseur? Er ist der Friseur, und genau. Er ist auch nackt. Genau, das wollte ich gerade fragen. Er frisiert natürlich nackt. Ja, ich bin dann auch nackt. Du bist auch nackt. Du sitzt auf einem normalen Stuhl? Ich sitze meistens im Badezimmer, weil das Licht da am besten ist, weil er das filmt auch. Ach, das kommt auch noch hinzu, das filmt er auch noch. Aber ja, das guckt er sich dann auch so an. Wenn du nicht da bist. Wenn ich nicht da bin und die Puppenköpfe nicht reichen. aber so oft kann er ja dieses Friseurspiel gar nicht machen, weil das muss doch immer ein bisschen nachwachsen, erstmal, deine Haare. Ja, das Problem ist, dass ich bin 1,85 Meter groß und ich habe das alles so ausprobiert, wie ich habe es mir auch von ihm hochrasieren lassen und meine Schwester ist Friseur, das passt nämlich ganz gut. Die hat auch mir zum Anfang die Haare kurz geschnitten und die muss mir halt immer regelmäßig die Haare schneiden, aber inzwischen ist es so, dass ich mich selber nicht so schön finde, wie er das schön findet. Weshalb das Ganze, also über ein Jahr jetzt ein Thema war, dass ich das aber eigentlich anders haben möchte und ich möchte nicht nur seinen Fetisch beglücken, sondern ich wäre gern auch seine Freundin. Und das war halt ein Riesenthema und ich habe immer wieder irgendwie das so kurz geschnitten, wie er das wollte und dann war es halt doch nicht so, wie er wollte und immer noch ein bisschen kürzer. Und ja, das belastet auf jeden Fall unsere Beziehung auch. Das glaube ich, vor allem, wenn du vorher lange Haare hattest und dich schön fandest mit den langen Haaren. Ja. Das heißt, eure Sexualität würde ziemlich flach liegen, wenn du jetzt dir die Haare wieder wachsen lassen würdest. Ich lasse sie mir gerade wieder wachsen, seit ungefähr 3 Monaten. Und was sagt er? Wie reagiert er darauf? Also ich merke auf jeden Fall in unserer Beziehung, dass, also er sagt es auch wenn es ihm schwerfällt, aber er ist einfach nicht mehr so glücklich. Also es heißt nicht, dass ich mich verändert habe, sondern also er braucht den Fetisch auch. Und das verstehe ich auch und das will ich ihm eigentlich auch nicht nehmen. Und habt ihr denn jetzt auch weniger Sex, seitdem er dich nicht mehr vorher frisieren kann? Auf jeden Fall merke ich, dass er nicht mehr so angemacht ist. Also auch wenn wir uns mit langen Haaren kennengelernt haben und das war auch alles aufregend zu Anfang, aber jetzt, wo die erste Aufregung weg ist und ich bin die mit den halt halb kurzen Haaren, nicht so wie er es will, sondern ist gerade auch nicht, also ist halt auch gerade schwierig, ist eine Übergangsphase zum Langwerden. Ich merke, dass wir einen anderen Sex haben, aber ich finde auch den Sex, den wir haben, wenn er den Fetischsex hat mit mir, nicht schön. Also da bin ich halt nur so ein Objekt, er hat so Sex mit meinem Hinterkopf. Ja, nicht. Weil er völlig von Sinnen ist, wenn er dich vorher frisiert hat. Ja, er guckt mich gar nicht an, er guckt nur wirklich den Hinterkopf an. Hat er dir mal da ein bisschen von erzählt, wie das gekommen ist? Wo die Ursprünge sind von diesem Fetisch? Ja, also ich denke, also er hat gemeint, dass er ist halt ein Einzelkind, er ist ein sehr verwöhntes Einzelkind, er hat alles gekriegt und seine Mama, die hat halt auch alles gemacht für ihn und die hatte immer einen anrasierten Nacken. Und er meint, dadurch, dass er so seine Idealfrau mit seiner Mutter idealisiert, kommt das daher. Er hat auch überlegt, ob er schwul ist die erste Zeit, aber das ist er auf jeden Fall nicht. Er selbst rasiert sich aber nicht so ständig den Nacken aus. Nee, er hat so Locken. Das ist ihm egal, ja. Okay. Ja, Mensch, das klingt so ein bisschen lustig auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es nicht so ganz lustig, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Es belastet schon ein wenig die Beziehung. Ja, auf jeden Fall, weil ich finde es auch schwierig, das zu akzeptieren, dass das ein Fetisch ist und trotzdem zu sagen, hey, aber ich will schon, dass du mich auch siehst und dass ich musste erstmal um 21:30 Uhr abends losgegangen, um mir einen Lippenstift zu kaufen, weil er Fotos machen wollte und Videos von mir machen wollte. Und ich bin wirklich überhaupt nicht der Typ für Lippenstift und platinblonde Haare und alles kurz rasierter Nacken. Ich bin wirklich so sehr natürlich. Und dann ist er nachts losgelaufen und hat mir einen Lippenstift gekauft, weil er so heiß drauf war. Ich glaube, du hast schon eine ganze Menge, du bist eine ganze Menge ihm schon entgegengekommen und hast eine ganze Menge mitgemacht. Danke. Oh ja, so klingt es zumindest. Und somit hast du auch das Recht, jetzt zu sagen, nee, pass mal auf, das ist eigentlich, ich habe es dir zuliebe gemacht, aber nun ist auch mal gut. Jetzt will ich auch wieder eher so ein bisschen sein und leben, wie ich bin. Es hätte ja auch sein können, dass es mir total gefällt. Dann hätte ich das auch so gelassen, weil ich bin ja total offen. Ja, genau. Meine Schwester ist Friseur, das passt total. Also ja. Ich könnte mir alles schneiden, was ich will. Also insofern ist es jetzt eine Frage, ob sich das irgendwie einpendelt. Meine Erfahrung ist, wenn jemand wirklich einen ganz starken Fetisch hat, das kriegt man nicht raus. Ich will das auch gar nicht. Ich habe ihm jetzt neulich ein Gespräch gehabt, dass ich ihm angeboten habe, dass es, wenn es mal soweit ist, dass wir irgendwie eine Weile zusammen sind und ich merke, er braucht das, dass er sich jemanden suchen kann, mit dem er das ausleben kann. Echt so? Also da gibt es gewisse Regeln. Ja. Ich will sie dann auch kennenlernen und ich will auch, dass das alles irgendwie offen vonstatten geht. Du bist ja eine coole Freundin, finde ich. Ja, also ich merke super. Halt, also wenn er nicht glücklich ist. Ja, aber dazu gehört schon viel Souveränität, das zu sagen, was du gerade gesagt hast. Dass du ihm das Türchen offen lässt, hier, wenn du scharf auf solche Sachen bist, dann hol dir eine Frau. Ich weiß halt auch, das ist wirklich nur der Fetisch. Ich weiß, er würde mich nie betrügen, das würde er nicht machen. Er ist viel zu lieb und also, viel zu... Dann ist doch genau das die Lösung, Lena. Und, das wollte ich nämlich dich fragen, wie du das findest. Ich finde das super. Wenn das offen kommuniziert wird, ist das die Lösung. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, na gut, dann klappt es halt nicht. Aber mehr kannst du nicht in die Waagschale werfen. Aber meinst du, es gibt eine Frau, die darauf Bock hat? So keine auch Ahnung. Also ich meine, es gibt schon Frauen, die sehr jede Woche zum Friseur rennen, sich den Nacken anrasieren lassen, weil sie es gut finden. Vielleicht auch eine Lesbe. Aber ich glaube, eine Lesbe hat wiederum keinen Bock, sich die auch keinen Bock drauf, Haare von deinem nackten Freund schneiden zu lassen. Das geht, glaube ich, auch nicht gut. Nee, ich weiß nicht, es gibt sicher Frauen, die Spaß haben an ständig neuen Frisuren, aber dass die das mit einem sexuellen Fetisch verbinden, ist, glaube ich, extrem selten. So wie das extrem selten ist, wahrscheinlich auch bei einem Typ. Aber vielleicht findet er schon die eine oder andere Frau, die das auch so mit sich machen lässt. Und wenn der danach gut im Bett ist, dann ist er auch gut. Ja, ich finde auch. Also Lena, wie gesagt, Kompliment, dass du das so souverän und locker sehen kannst. Kann nicht jede. Ich merke halt, dass er nicht glücklich ist, ja. Ja, und du willst, dass er glücklich ist. Und er sollte natürlich auch wollen, dass du glücklich bist. Insofern muss man da jetzt einen Weg finden und der Weg, den du vorgeschlagen hast, finde ich gut. Ja. Viel Glück euch beiden. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass ich mal mit dir sprechen konnte. Gebe ich gerne zurück, Lena. Alles Liebe. Tschö. Super, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 und es geht weiter mit der Tanja. Tanja ist 46. Guten Morgen, Tanja. Ach, Jürgen, hallo. Ach, Tanja, das klingt aber nach schwerem Herzen. Ja, das stimmt auch, Domian. Was ist denn los? Ach, ich sag dir ganz ehrlich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr kämpfen. Ich hab dich heute so gebraucht. Und da habe ich da angerufen bei euch. Mhm. Und ich habe so ein Glück jetzt gehabt. Ich bringe einen Tritt in den Hintern. Wie schön, dass wir uns jetzt dann auch sprechen können. Ja. Aber Tanja, sag mir mal, was los ist, warum du so traurig und verzweifelt bist. Ich bin Alkoholiker seit 30 Jahren. Mhm. Seit 30? Hast du gesagt, seit 30 Jahren? 30 Jahre jeden Tag. 30 Jahre Alkoholiker? Ja. Das heißt, ich werde gar nicht mehr betrunken, wenn du das verstehst. Du bist jetzt auch sehr betrunken, ne? Nein. Nee. Ich kann gar nicht mehr betrunken werden, Domian. Kein Witz. Ich bin einfach nur psychisch am Ende. Aber du hast heute auch schon viel Alkohol getrunken. Ja, ich natürlich. Ich brauche am Tag eine Flasche Korn und 10 Bier dazu. Und ich habe immer nur Bier getrunken und ich müsste eigentlich in die Krankenhaus. In eine Entgiftung, ja. Aber ich versuche das jeden Tag rauszuzögern, Domian. Tanja, 30 Jahre ist für mich eine unvorstellbar lange Zeit, so viel zu trinken. Dass dein Körper... Nein, ich habe angefangen mit 2 Bier am Tag. Gut, es hätte am Anfang weniger gewesen sein, klar, aber permanent über 30 Jahre doch so Alkohol zu kommen. Ich habe echt Angst, dass ich sterbe, Domian. Hast du Familie? Die haben sich alle abgekappt. Das ist ja kein Wunder bei so einem Dreck. Hast du Kinder? Nein. Und auch keinen Partner? Doch, ich habe einen Ehemann, aber der hat mir auch jetzt die Pistole auf der Brust gesetzt. Was hat er gesagt? Und Ja, er hat gesagt, du musst was machen, sonst gehe ich weg. Noch ist er bei dir? Ja, noch ist er auf jeden Fall bei mir. Da bin ich auch so froh drüber. Tanja, warst du denn schon mal in diesen letzten Jahren oder in diesen Jahren in einer Klinik? Ja, ich war schon zweimal in der Langzeittherapie. Mhm. Aber bin da drin auch immer rückfällig geworden. Ich kann es einfach nicht lassen, die Finger von diesem Scheißzeug zu lassen. Und jetzt habe ich aber, deswegen rufe ich heute an, so immer so Entzüge, was ich früher gar nicht kannte. So alle 3 Stunden habe ich so einen Entzug. Das sind Angstzustände, innerliche Unruhe und Angstgefühle. Das ist ganz schrecklich. Du hast diese Angstzustände und Entzüge, wie du sagst, obwohl du Alkohol getrunken hast. Ja. Bist du da nicht verleitet, noch mehr Alkohol zu trinken? Was? Bist du dann nicht verleitet, wenn es dir so schlecht geht? Ja, klar. Dann trinke ich auf jeden Fall noch mehr was. Hast du... Mir geht's so, aber ich hätte nie gedacht, dass es einem so schlecht geht als Alkoholiker. Wie schlecht muss es dir noch gehen, Tanja, bis du sagst, ich gehe in die Klinik? Ja, das ist ja die Frage. Vor was hast du Angst? Ich habe tierische Angst vor dem Entzug. Aber jetzt geht es dir ja auch nicht besser. Richtig, stimmt. Und der Entzug geht wie lange wird der Entzug ungefähr dauern? Das weiß ich nicht. Also sonst, wenn ich immer, ich bin grundsätzlich alle 8 Wochen ungefähr in dem Krankenhaus. Du bist alle 8 Wochen in dem Krankenhaus? Ja, ja. Was machst du alle 8 Wochen in dem Krankenhaus? Ja, ich gehe da rein, weil ich da drin nicht trinken kann. Ach, so oft bist du schon dort gewesen, alle 8 Wochen in den letzten Jahren? Ja. Ich bin bestimmt schon 100 Mal im Krankenhaus gewesen. Ach so. Aber wie lange dauert dann der Zustand des Entzuges? Kannst du das ungefähr benennen? Also, seit letztem Mal habe ich ja nur Bier getrunken, wo ich drin war, vor 8 Wochen. Da habe ich absolut gar keinen Entzug. Da kriege ich dann diese Tabletten. Und da merke ich gar nichts. Aber jetzt, seit ich diesen Schnaps trinke, seit 8 Wochen, jetzt habe ich so eine Angst, dass ich aber richtigen Entzug bekomme. Jetzt hast du so viel darüber gesprochen. Beschreib mir das doch mal, was genau dann mit dir passiert, wenn du diesen Entzug hast. Herzrasen, aber wie verrückt. Atemnot und Unruhe innerlich. Man merkt mir das nicht an. Also ich bin immer schon ein Mensch gewesen, der nie zittert. Das ist innerlich alles. Das ist ganz ein schreckliches Gefühl. Reden wir von 1, 2, 3, 4, 5 Tagen, dass dieser Zustand dann anhält, des Entzuges? Nein, bei mir fängt der Entzug erstmal sowieso nach dem zweiten Tag an. Und hält dann wie lange an? Ach, vielleicht einen Tag. So, das wollte ich nämlich hören von dir. Vielleicht einen Tag. Sagen wir vielleicht 2 Tage. Und dann bist du über den ersten großen Schritt hinweg. Was sind diese 2 Tage? Sagen wir 2 Tage. Vielleicht hast du es in einem Tag schon geschafft. Im Verhältnis zu der Qual, die du dir jetzt antust. Und die Qual, die du dir jetzt antust, bedeutet ja, dass du immer weiter absinkst. Du hast jetzt schon mitten in der Sucht diese Entzugserscheinungen und legst dann noch mehr Alkohol drauf. Das heißt, du machst dich noch mehr kaputt. Domian, kannst du dir vorstellen, ja, jetzt hast du was Gutes gesagt. Kannst du dir vorstellen, du trinkst und hast trotzdem schon Entzug? Ja, du hast es mir gerade beschrieben und das macht mir die Dramatik klar, in der du steckst. Die höchste Gefahr, in der du steckst. Und ja, dass du dabei bist, dein Leben zu riskieren. Du hast ja schon so viel von deinem Leben kaputt gemacht, Tanja. Ja. Das musst du dir mal vor Augen halten. Du bist eine Frau von 46 Jahren. Wie viele Jahre des Lebens du schon in die Gosse getreten hast. Dein kostbares Leben. Aber Domian, du kannst dir nicht vorstellen, wie schrecklich das ist, wenn man eine Sucht hat. Doch, ich erahne es. Und ich habe auch hohen Respekt davor. Aber weil es so schrecklich ist, musst du alle Kräfte mobilisieren, da rauszukommen. Um ein neues Leben zu starten. Und deswegen habe ich angerufen. Ich wollte von dir einen Tritt in den Hintern. Um ein neues Leben zu starten, sonst bist du bald tot. Ich weiß, Domian, ich habe jetzt gemerkt, obwohl ich schon so lange trinke, ne? Ich habe irgendwie seit gestern habe ich so ein Gefühl, ich sterbe da wirklich jetzt dran. Im Ernst. Und das ist eine Schande. Das ist eine Schande, dass eine Sucht so eine Macht über dich hat, dass du nicht mehr bestimmen kannst über dein Leben, sondern die Sucht bestimmt über dein Leben. Und die Sucht zieht dich runter in den Tod. Hör mal, ich habe wirklich auch manchmal schon so Luftnot und sowas. Ich habe echt gedacht, irgendwie, du bleibst hier bald weg. Du gehst an Organversagen, einfach da braucht nur das Leberkoma kommen und dann bin ich fertig damit. So, der Zustand ist mir vollkommen klar und dir ist er noch tausendmal klarer. Jetzt gibt es nichts mehr zu beschönigen, nichts zu jammern. Jetzt musst du handeln. Ja. Du musst morgen in die Klinik. Das werde ich tun. Du musst morgen in die Klinik. Aber ich werde das bitte für euch tun. Tu es für mich. Ja, mach ich. Die sagen immer alle, das finde ich auch immer so schlimm, die sagen immer alle, tu es für dich. Aber ich möchte es für andere tun, dann mache ich es wenigstens. Wenn das dein Weg ist, dann mach es so. Dann soll das für dich Motivation sein. Okay. Weißt du was? Ach so, Mann, du weißt ja, dass wir noch bis zum 16. Dezember diese Sendung hier machen. Ja. Und ich fände es ganz super, wenn wir beide nach unserer Sommerpause, so Anfang September, nochmal miteinander sprechen. Und da möchte ich. Darf ich dir sagen, dass ich dich lieb habe? Das ist sehr nett, das freut mich. Aber es würde mich noch viel mehr freuen, wenn wir im September miteinander sprechen und du mir einen Erfolg schildern könntest. Ja. Wollen wir beide so verbleiben, dass wir Anfang September nochmal miteinander telefonieren? Ich werde es tun, dass ich morgen reingehe. Domian, für dich. So, und jetzt ruf dich. Und deswegen habe ich angerufen, dass du mich im Hintern trittst. Das habe ich aber jetzt richtig volle Kanne getan. Ja, das hast du auch, aber ganz liebevoll und das ist so süß. Ich möchte aber trotzdem auch nochmal, Tanja, dass meine Psychologin mit dir spricht. Das kann ja nicht schaden. Die kann dir nochmal ein paar Tipps geben für morgen. Okay. Dann ruft die Magdalena dich jetzt gleich an und du gehst bitte auch ans Telefon dann. Das mache ich, Domian. So. Ich hab dich lieb. Und ich drücke die Daumen und wir telefonieren im September. Vielen lieben Dank. Alles Liebe und alles Gute, Tanja. Dankeschön, Tschüss. Domian. Tschüss. So, wir haben 1:23 Uhr und jetzt gibt es eine kleine Domian-Postbox. Und es geht los mit einer Post. Zu diesem Thema hat uns sehr viel Post erreicht. Joachim schreibt, hallo Jürgen, liebes Team. Ich habe die Sendung mit dem Typen, der Code frisst, angehört. In den letzten Jahren waren bei euch ja immer wieder Extreme dabei, aber der toppte alles. Erklär mir bitte mal, warum dieser Kerl so viel Sendezeit bekam und warum der überhaupt auf den Sender durfte. Das war mehr als daneben und ich würde gerne mal einen Kommentar von dir dazu hören. Sehr gerne, Joachim. Joachim, unser Anliegen in dieser Sendung war es immer und wird es auch bleiben bis zum Schluss, das Leben zu zeigen, das Leben zu spiegeln und das Leben zu dokumentieren. In all seinen Facetten. Und zu diesen Facetten gehört eben auch das Abgründige und das Finstere. Und ich gebe dir recht, dass das etwas sehr Abgründiges war, was wir da vorgestern gehört haben. Aber es gehört auch zum Leben und zum Menschsein dazu. Wahrscheinlich schon seit vielen Hunderten oder Tausenden von Jahren. Im Übrigen gibt es ein Werk der Weltliteratur, in dem diese Praxis sehr genau und sehr detailliert beschrieben wird, nämlich die 120 Tage von Sodom von Marquis de Sade. Also, In dieser Sendung reden wir über alles, über das man reden kann. Und so wollen wir es auch weiter handhaben, auch wenn es dann eben manchmal sehr extreme und sehr abgründige Dinge sind. So, die nächste Post kommt von Martin und Martin schreibt: lieber Domian, als du letzte Woche mit dem todkranken jungen Mann gesprochen hast, ich glaube, er hieß Simon, stockte mir und meiner Freundin der Atem. Solche ehrlichen Momente gibt es nur in deiner Sendung. Wie schaffst du es nur, derartige Belastungen auszuhalten? Wir möchten auf diesem Wege Simon von Herzen grüßen. Er ist ein toller Kerl, ich habe großen Respekt vor ihm. Er soll gehen dürfen, wann er es für richtig hält. Ich wünsche ihm alle Kraft dieser Welt für diesen letzten ganz großen Schritt. Viele Grüße, Martin. Patrick 23 schreibt zum Thema Lebensmittelvernichtung in Supermärkten. Das hatten wir ja vor ein paar Wochen. Hi Domian, du Gutmensch. Ja, es hört sich toll an, wenn du sagst, die Supermärkte sollen die abgelaufenen Sachen doch einfach verschenken, anstatt wegzuwerfen. Aber wer kauft dann noch etwas? Ein Supermarkt ist doch keine Sozialstation. Die Leute wollen Geld verdienen. Und noch was. Wenn von dem abgelaufenen Zeug dann irgendjemand krank würde, wäre das Geschrei wieder groß und der Supermarkt hätte eine Klage am Hals. In Deutschland kann man es keinem recht machen. Mich nervt das sehr. Patrick. Und Post von Cem. Cem schreibt: hallo Domian, ich bin geborener Türke, lebe aber schon 30 Jahre in Deutschland. Ich denke, dass ich liberal bin, meine 12-jährige Tochter darf mit Jungs ins Schwimmbad gehen und das deutsche Grundgesetz ist für mich vorbildlich. Was sich aber dieser Herr Böhmermann da geleistet hat, finde ich unterirdisch. Ich wundere mich, dass in deiner Sendung bisher keine heftige Kritik an diesem sogenannten Gedicht zu hören war. Ich finde es plump, geschmacklos und eine Unverschämtheit. Und von wegen Kunst und Satire. Diesen Blödsinn kann ich nicht mehr hören und diesen Blödsinn, den kann man vergessen. Ich schließe mich der zugegeben etwas krassen Formulierung von Bushido an. Der hat geschrieben, Zitat: ist man ein Böhmermann, ist es Kunst. Ist man Rapper, landet es auf dem Index. Fickt euch, ihr Feuilleton-Lutscher. Zitat Ende Bushido, Ende unserer Postbox heute. Und es geht weiter mit der Carla. Und Carla ist 18 Jahre. Guten Morgen, Carla. Hallo. Hallo Carla, schön, dass du da bist. Ja. Über was reden wir? Über meine Beziehung mit meinem Freund und meinem Sohn. Mhm. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 1,5. Ja. Und der Freund ist nicht der Vater von dem Sohn? Doch. Doch. Ist er, ja. Ich fange am besten mal von vorne an. Also ich habe vor, ich glaube mal 4 Jahren... ungefähr eine Brieffreundschaft angefangen. Das ist aber jetzt nicht mein jetziger Freund gewesen. Mhm. Und das ging dann, ja, das war dann 2012, glaube ich. Und im September 2013 habe ich dann meinen Freund kennengelernt. Mhm. Und im Februar 2014 war es dann auch schon klar, dass ich schwanger bin. Und mit dem Brieffreund war es halt für mich immer so relativ freundschaftlich. Relativ heißt? Relativ heißt im Vordergrund Freundschaft, weil es für mich halt so war, dass ich dachte, er hat nicht so ein Interesse. Er hat, also jetzt was, er hat kein Interesse an einer Beziehung, sondern eher an einer Freundschaft und an so einem Austausch über Briefe. Okay, und dir ging es eigentlich auch so? Ja, mir ging es auch so, weil ich das halt so dachte, das ist so aus Gegenseitigkeit und deshalb habe ich mich da gar nicht so fallen lassen. Hast du dich je mit diesem Brieffreund getroffen? Nein, in der Zeit nicht. Okay. Und dann irgendwann, also ich habe dann weitergeschrieben mit ihm und mein Freund fand es dann irgendwann halt nicht mehr so toll, weil er auch nicht so wusste, was wir schreiben. Woher wir uns kennen, wenn ich ihm gesagt habe, wir haben es noch nie gesehen, dann hat er mir das nicht so ganz geglaubt. Mhm. Und dann habe ich dem Brieffreund halt geschrieben, wie es ist, habe ihm auch vorher gesagt, dass ich einen Freund habe, dass ich jemanden kennengelernt habe. Und da hat er mir dann auch gesagt, dass er eigentlich mehr wollte, als jetzt nur Freundschaft und Briefe. Mhm. Und dann war es für mich halt auch so, okay, das geht nicht. Weil ich konnte das auch verstehen, dass mein Freund das doof findet und so. Und ich war dann auch so, okay, wir kriegen jetzt ein Kind und es ist, wird alles. Und dann hatten wir, ich und der Brieffreund, so jetzt 2 Jahre keinen Kontakt. Und jetzt vor 2, 3 Wochen hat er mir geschrieben, also übers Internet. Und da war ich erstmal so ein bisschen überrascht. Hast du dich gefreut? Ja. Ja. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich sehr gefreut, weil für mich war das Thema halt auch nicht so abgehakt. Sondern ich habe da auch immer dran gedacht. Und für mich war es auch mal so, dass ich gedacht habe, geht ihm gut, weil wir, als wir Briefe geschrieben haben, beide so in einer Krise waren, würde ich jetzt mal sagen. Okay, jetzt vor 3 Wochen wieder geschrieben und ihr habt jetzt euch mehrfach geschrieben in diesen 3 Wochen. Ja, wir haben uns auch getroffen. Ach, das ging aber jetzt schnell dann. Ja, ja. Und? Und, also ich hatte meinen Sohn dabei, weil der ist, also ich betreue ihn halt zu Hause und deshalb war er halt dabei, deshalb ist da jetzt auch nichts passiert oder so. Höre ich daraus, dass du irgendwie dich in den verknallt hast? Ja, schon. Und mir war es halt auch nicht so klar, dass das für mich sowas, also mir war schon klar, als der Kontakt abgebrochen ist, dass das für mich was ganz Besonderes war, dass das für mich was Wertvolles war und dass ich auch Gefühle habe. Wie sind denn deine Gefühle zu deinem Freund? Also bei mir war es eigentlich immer so, dass ich dachte, ja, wir bleiben für immer zusammen und ich habe mir auch gesagt, auch wenn ich unglücklich sein sollte, dann bleibe ich in dieser Beziehung, weil es ist halt so, dass er... Das ist ja nun nicht so eine gute Aussage. Wenn man unglücklich ist, sollte man gehen. Aber es ist halt so, dass er hier niemanden in Deutschland hat. Keine Familie, keine Freunde. Dein Freund? Ja, genau. Mhm. Woher kommt er? Aus Marokko. Aus Marokko. Aber du bist mit ihm nicht so glücklich. Ich bin mit ihm nicht unglücklich, aber seit ich mich jetzt halt mit dem anderen getroffen habe, fällt mir auf, dass mir was fehlt. So. Mhm. Das heißt, du stehst jetzt klassisch zwischen 2 Männern. Ja. Und dein Freund weiß das nicht, dass du dich mit dem Brieffreund oder mit dem Schreibfreund getroffen hast? Nein. Das heißt, er weiß auch nicht, dass wir wieder Kontakt haben. Also. So, es liegt alles in den Anfängen. Ja, und ich habe ihm dann aber auch, es ist schon länger so, dass er weiß, dass mich Sachen an ihm stören und das sage ich ihm auch. Ich bin dann auch niemand, der das irgendwie schönredet oder so. Ich habe ihm das dann jetzt auch vor 1,5 Wochen gesagt, dass ich halt nicht so glücklich bin, wie es im Moment ist, weil er halt auch sehr viel arbeitet. Ich glaube, Carla, wenn einem so etwas passiert, dann ist man schon in der Regel etwas unzufrieden oder sogar sehr unzufrieden. Sonst verliebt man sich nicht in jemand anderen, wenn man in seinen Freund verliebt ist. Da ist ja immer irgendetwas nicht in Ordnung. Das zeigt, ist ein Hinweis darauf, dass mit eurer Beziehung was nicht stimmt. Bei mir ist es halt auch so, dass ich mich ihm total verpflichtet fühle, weil ich weiß, er hat keine Wohnung, er hat wenig Geld, mit dem er auch nicht gut umgehen kann. Aber du sagst, er arbeitet viel, da muss er doch Geld haben. Er ist in der Ausbildung. Na ja, gut. Und er kann halt gar nicht mit Geld umgehen. Gut, da muss er es lernen. Wie alt ist er? 26. Na gut, hör mal, Carla, du bist 18, du bist nicht die Mama von dem Typ. Ja, aber so ist es wirklich. Ja, aber also aus Mitleid darfst du auf keinen Fall mit dem zusammenbleiben. Und du darfst doch nicht mit dem zusammenbleiben, weil der sein Leben nicht in den Griff bekommt. Aber es ist auch nicht Mitleid mit ihm, sondern es ist meine Befürchtung, dass wenn ich sagen würde, ich will nicht mehr, dass dann halt mein Sohn seinen Vater verliert, weil als Vater wirklich kann man sich keinen besseren vorstellen. Aber das ist das klassische Dilemma, Carla, in dem fast schon Millionen von Menschen sind. Natürlich verliert ein Kind dann im klassischen Sinne den Vater. Aber er muss aber den Vater ja nicht verlieren. Angst, dass er dann untergeht, so, dass er dann nichts mehr auf die Reihe bekommt. Ja, aber wie willst du dein ganzes Leben lang ihn jetzt bemuttern und betuddeln? Ja, ich eigentlich ja nicht, aber ich denke, für mein Kind würde ich es machen. Ja, aber das ist auch keine Grundlage für das Kind. Stell dir mal vor, was das für ein Gefühl ist für das Kind, eine unglückliche Mutter zu haben. Wenn du jetzt schon unglücklich bist, gehen wir mal 2-3 Jahre weiter, wie unglücklich du dann erst sein wirst. Und du handelst immer noch, organisierst immer noch sein Leben. Ja. Du hast vielleicht jetzt die Chance, in frühen Zeiten das noch jetzt neu zu ordnen. Wenn du das Gefühl hast, dass du eigentlich vom Herzen nicht mehr in dieser Beziehung bist, dann stell sie in Frage. Leg's auf den Tisch und stell sie in Frage. Ja, das habe ich ja auch gemacht. Und dann kommt immer sowas wie, ohne dich bringe ich mich um und davon dann habe ich gar nichts mehr. Davon darf man sich niemals erpressen lassen. Tue ich aber, weil ich weiß, dass es bei ihm nicht nur Gerede ist. Ja, in der Regel ist es Gerede. Und es ist ein übles Gerede, wenn man das jemandem sagt. Ja, das stimmt. Ich finde das ganz gemein. Selbst wenn man das innere Gefühl hat, dass man dann vor Kummer nicht mehr leben könnte, darf man das nie sagen dem anderen. Nie. Weil man den anderen dadurch unfassbar belastet. Ja, Carla, ich tendiere dazu, dass es ist wahrscheinlich schwer zu sagen, nachdem du jetzt 3 Wochen den anderen neu kennengelernt hast, zu sagen, verlass deinen jetzigen Freund. Aber schau sehr kritisch auf diese Beziehung. Das finde ich ganz wichtig. Ich merke halt so, bei mir ist es so, ich sehe eher nicht das Schlechte, sondern wenn irgendwas Gutes kommt, dann denke ich mir so, okay, da kommt ja doch noch was Gutes. Okay. Und bei mir ist es halt auch so, dass der Alltag, ich meine, mit Kind ist es sowieso, da hat man nicht so viel Zeit für Romantik und sowas. Mhm. Und deshalb ist es für mich halt so fast, als hätte ich 2 Kinder, um die ich mich kümmern muss. Und darin gehe ich auf. Ja. Damit kann ich leben und das macht mich gar nicht unglücklich. Aber es ist dann halt so. Aber das ist schlimm, sage ich dir. Du darfst nicht 2 Kinder haben. Das zweite Kind ist dein 26-jähriger Freund. Das ist eine üble Rollenkonstellation, sage ich dir. Ich mache einen Vorschlag. Also ich habe dir jetzt so meinen spontanen Eindruck, meine Meinung gesagt. Ziehen wir noch meine Kollegin, die Psychologin, hinzu und dann sagt die auch noch ihre Meinung dir. Ich muss ja auch irgendwann schlafen. Die ruft dich sofort an. Ist das ein Deal? Okay. Gut, dann wird die Magdalena sich gleich bei dir melden. Okay, alles klar. Alles Gute, Carla. Mach's richtig gut. Ich wünsche es dir. Hoffe ich. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, an dieser Stelle Hinweis auf unser Thema nächste Woche. Nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema der größte Fehler meines Lebens. Jeder von uns hat Fehler gemacht, manche sehr große Fehler und diese Fehler gehen einem ja unter Umständen bis zum Lebensende nach. Also, was war euer größter Fehler bisher? Habt ihr den falschen Partner geheiratet, den falschen Beruf erwählt? Wart ihr vielleicht im entscheidenden Augenblick feige und habt jemanden hängen lassen? Habt ihr einen Lottoschein vergessen abzugeben? Sowas gibt's ja auch. Seid ihr fremdgegangen? Oder habt ihr vielleicht ein Unglück verursacht? Also was war oder ist euer größter Fehler in eurem Leben? Wenn ihr darüber mit mir sprechen wollt, nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dann meldet euch per Mail an oder natürlich dann vor der Sendung und auch während der Sendung. Der größte Fehler meines Lebens, Thema nächste Woche Mittwoch. Hier ist Angie. Angie ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Angie. Hallo. Weswegen rufst du an? Wegen meiner Depression. Du leidest unter Depressionen? Ja. Wie lange schon, Angie? Seit ungefähr 2 Jahren. Wie fing das an? Kannst du dich da erinnern? Genau? Ja, das wurde ausgelöst durch eine Vergewaltigung. Und ich habe halt in der Vergangenheit schon vieles erlebt. Meine Kindheit war nicht so, wie man sich die vorstellt. Und ja, mein Ex-Freund hat mich ins Krankenhaus geschlagen und auch in der Beziehung schon mehrfach geschlagen und also viele schlimme Sachen erlebt. Ja. Diese Vergewaltigung, von der du gerade gesprochen hast, vor 2 Jahren, die der Auslöser war, wer war der Täter? Das war der Ex-Freund, der mich auch geschlagen hat. Magst du mal ein paar Sätze darüber erzählen, was genau passiert ist damals? Ja, ich war halt mit ihm zusammen. Das war mein zweiter Freund. Und ja, ich habe ihm halt sehr vertraut. Und er war halt sehr eifersüchtig. Ist deswegen oft handgreiflich geworden wegen Kleinigkeiten. Hat mir alles verboten. Ich durfte meine Freunde nicht mehr haben. Und er hat auch versucht, mich von meiner Familie wegzudrängen, weil ich halt niemanden mehr haben durfte. Er musste die wichtigste Person in meinem Leben sein. Also ein richtiger Macho. Ja. Wie alt war er? Du warst 17 und er war? Er war 19. 19. Und als ich das halt beenden wollte, hat er gesagt, dass er sich umbringen würde. Hat sich halt aus dem Fenster gelehnt, draußen auf die Fensterbank gesetzt. Ich habe meine Mutter geholt. Die hat ihn halt wieder reingezogen, gesagt, wir sollen jetzt reden. Dann bin ich rausgegangen und dann wurde er halt handgreiflich und ja, hat mich halt so weit zusammengeschlagen, dass ich halt wirklich auf dem Boden lag, hat mich vor den Spiegel getreten und ja, ich musste dann halt ins Krankenhaus, hatte eine Gehirnerschütterung und Prellung an der Wirbelsäule. Und wann ist es ja, da zu der Vergewaltigung gekommen? Das war vor anderthalb, also das der Vorfall, den ich gerade geschildert habe, das war vor circa 4 Jahren. Und vor anderthalb Jahren ist es dann halt zu der Vergewaltigung gekommen, weil er mich halt wieder angeschrieben hat und sich entschuldigt hat. Er wollte über den Vorfall nochmal persönlich reden, weil es ihm halt leid tut. Er sagte, der wird es bereut. Und ja, dann habe ich ihm halt geglaubt, habe mich mit ihm getroffen, mit einer Freundin zusammen. Dann haben wir den Abend zusammen verbracht und er wollte mich noch nach Hause bringen. Ja, und meine Freundin ist dann nach Hause gefahren alleine. Er wollte mich nach Hause bringen. Und auf dem Weg hat er dann halt gesagt, dass ich jetzt mit ihm schlafen soll. Da draußen und 3, 4 Uhr nachts und da war niemand. Und er hat gesagt, dass er sonst wieder handgreiflich werden würde. Und wurde wieder aggressiv und dann muss ich das halt tun. Und dann ist es passiert, draußen. Ja. Wieder, wo du es überhaupt nicht wolltest, wieder deinen Willen. Genau. Und nachdem das passiert ist, hast du den angezeigt? Nein, ich habe ihn damals, nachdem er handgreiflich wurde, schon angezeigt und da ist nicht viel bei rausgekommen. Das Verfahren wurde eingestellt und ich habe halt nach dem Ereignis auch mit niemandem darüber gesprochen. Du meinst nach dem Ereignis der Vergewaltigung? Genau, ich wollte mit niemandem darüber reden. Ich habe mich auch erst vor ein paar Wochen meinem Freund geöffnet und meiner besten Freundin. Also, damit wir es jetzt nicht durcheinander bringen, du hast dich vor ein paar Wochen deinem Freund geöffnet, das heißt, du hast mit diesem, mit dem Vergewaltiger keinen Kontakt mehr und hast jetzt einen neuen. Nein, keinen. Und hast jetzt einen neuen Freund. Ja. Und der Vergewaltiger hat dich dann damals in Ruhe gelassen, nachdem er das getan hatte? Ja, er hat mich halt noch ein paar Mal angeschrieben und ich habe nicht drauf reagiert. Und wenn ich ihn auf der Straße sehe, ja, lächelt er mich halt nur doof an. Und er hat jetzt mittlerweile auch eine neue Freundin. Und, ja. Wie hat dein Freund darauf reagiert, als du ihm das erzählt hast, diese schlimme Geschichte? Ja, wütend. Er hatte kein Verständnis dafür, dass jemand sowas machen kann. Dieser Täter. Du hast jetzt viel erzählt und da lag viel Zeit dazwischen, in der ihr wahrscheinlich dann auch nicht zusammen wart. De facto, wie lange warst du mit diesem Täter zusammen? Nur 6 Monate. 6 Monate nur. So, und der Auslöser deiner Depression, deiner Traurigkeit ist dieses Verbrechen, was dir angetan wurde vor 2 Jahren. Ja, das ist... Und das war der Auslöser. Der Auslöser. Dafür. Und alles andere kommt auch noch hinzu, was du angedeutet hast vorhin. Ja. Beschreib mal, wie stark ist deine Depression? Ja, es gab schon einen Vorfall, wo ich Tabletten genommen habe. Also ich habe Antidepressiva verschrieben bekommen. Habe dann mehrere davon genommen. In der Hoffnung, dass ich halt weg von allem komme. In der Hoffnung, dass es dir besonders gut geht oder in der Hoffnung, dass du stirbst? Dass ich sterbe. Und ja, ich habe es halt meinem besten Freund erzählt, dass es mir so schlecht geht. und bin dann auch nicht mehr ans Telefon gegangen. Der hat daraufhin die Polizei gerufen, die dann bei mir vor der Tür stand. Und die wollten halt, dass ich mitkomme und in die geschlossene Anstalt gehe. Mhm. Ich wollte aber nicht und habe zu dem Zeitpunkt auch so gerade meinen neuen Freund kennengelernt, der dann schnell zu mir gekommen ist. Also dem habe ich auch gesagt, dass es mir besonders schlecht geht. Er kam dann zu mir, hat mit der Polizei gesprochen und er hatte dann so die Aufsicht für mich. Ach so, okay, dann musstest du dann nicht in die Klinik. Genau. Hast du die Kraft dazu, auch irgendetwas zu machen, zu arbeiten, zur Schule zu gehen? Ja, ich mache gerade meine Ausbildung, aber die Kraft dafür habe ich momentan überhaupt nicht mehr. Mhm. Habe halt auch viele Krankenscheine in letzter Zeit, habe mit meinem Ausbilder aber darüber gesprochen und der hat eigentlich auch großes Verständnis dafür. Du hast ihm gesagt, dass du unter Depressionen leidest. Ja. Angie, du hast von Antidepressiva gesprochen. Die bekommt man ja in der Regel, wenn man bei einem Psychiater in Behandlung ist. Bist du bei einem Psychiater in Behandlung? Nein, ich war in der LVR-Klinik in Essen. Ja. Die haben gesagt, ich soll in die Tagesklinik gehen oder mich um eine Langzeittherapie bemühen. Mhm. In die Tagesklinik wollte ich nicht und deswegen habe ich mich um eine Psychologin bemüht, habe ihr alles anvertraut und erzählt und sie sagte dann, dass es für eine Langzeittherapie nicht ausreicht und dass ich halt weiter zum Hausarzt gehen soll, mir Antidepressiva verschreiben lassen soll. Und weil die hat gesagt, bei deinem Zustand, das reicht nicht aus für eine Langzeittherapie? Ja. Wie meinte sie das? Geht's dir zu gut für eine Langzeittherapie oder wie meinte die das? Sie meinte, mir geht's zu gut und das wäre nicht nötig. Sie würde es nicht als nötig ansehen. Na, da bist du bei so einem richtigen Deppen gelandet, bei einer Deppin. Das ist sehr schlimm, dass du an so eine Frau geraten bist. Und dann hat dir der Hausarzt diese Tabletten aufgeschrieben. Ja. Also, liebe Angie, die Leute da in der Klinik haben, glaube ich, das Richtige dir empfohlen. Du musst in eine dauerhafte, lange Langzeittherapie und in gute professionelle Hände. Du musst mit jemandem Therapie machen, du musst gute Medikamente, die auf dich auch abgestimmt sind, bekommen. Die Dosierung muss der Arzt genau festschreiben. Das heißt, du musst einfach rundherum gut betreut werden. Und dann hast du auch eine gute Chance, glaube ich, dass du aus diesem Tal der Finsternis wieder rausgehen kannst. Okay. Denn dir geht's ja ziemlich schlecht, ne? Ja, schon. Mhm. Ja, ist halt der ganze Stress, der halt immer wieder belastet, weil ich zu meiner Mutter auch kein gutes Verhältnis habe. Ja, du hast das ja angedeutet, dass so viele Sachen in deiner Vergangenheit auch sind. Ich glaube, da steht so viel Druck auf dir, das kannst du gar nicht alleine bewältigen. Das schafft man gar nicht. Also, mein Rat ist, ganz dringend, ganz schnell in eine Therapie zu gehen. Wie du das machst und wie du auch schnell an einen Therapieplatz, denn das scheint mir schon sehr akut bei dir zu sein, wie man das macht, das erklärt dir meine Psychologin und die ruft dich gleich nochmal an. Okay. Die Psychologin heißt Magdalena und die wird dir die ganzen Tipps an die Hand geben, was du tun solltest, wie du es organisierst, okay? Okay. Dann drücke ich dir ganz fest die Daumen, Angie, und wünsche dir von Herzen alles Gute. Dankeschön. Ich glaube, du schaffst das. Ich bin fest davon überzeugt, wenn du richtig jetzt in gute Hände kommst, dann geht das auch bald bergauf wieder. Okay. Alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, und um 1.48 Uhr machen wir weiter mit dem Frank. Und der Frank ist 55. Guten Morgen. Guten Morgen. Ne, Frankie, nicht Frank. Frankie, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Frankie. Also, ich bin ja, wie gesagt, 55 und bei mir wurde eine Indoratio Penis Plastica, kurz abgekürzt, also IPP, festgestellt. Dann behandelt es sich um eine Penisverkrümmung. Nun ist es bei mir so, dass ich sexuell relativ aktiv bin und auch ein bisschen größer gebaut bin. Und kam bisher in meinem Leben auch immer gut damit zurecht. Größer gebaut heißt, dass du einen größeren Penis auch hast. Ja, also jetzt überdurchschnittlich, sage ich jetzt mal. Ja. Über wie viel Zentimeter reden wir? 22. 22, im irrigierten Zustand. Im irrigierten Zustand. Okay. Ja. Mhm. So, und das war für mich, also im Grunde genommen muss ich sagen, das für mich natürlich, ich bin immer stolz drauf gewesen, weil ich damit auch sehr viel Erfolg gehabt habe, in Anführungsstrichen. Mhm. Also das ging immer gut damit. Und mein Selbstbewusstsein hat sich auch so ein bisschen auch darüber definiert und habe jetzt festgestellt vor 2-3 Wochen, dass sich der Penis verkrümmt hat. Also nach unten gebogen hat. Nicht nach oben, sondern nach unten gebogen hat. Ging das so peu à peu? Nee, gar nicht. Das ging wirklich, wirklich von heute auf morgen. Wie kann man das erklären, weißt du das? Nein. Also es ist so, dass ich also 3-4 Wochen vorher immer gemerkt habe, dass ich im Genitalbereich, dass ich da was, ja, ein leichtes Ziehen gewesen ist. Mhm. Und beim Geschlechtsverkehr selber, muss ich sagen, habe ich keine Schmerzen oder irgendwas verspürt. Nur mit einmal von heute auf morgen bei einem Geschlechtsverkehr habe ich gesehen, ich habe es erst gesehen, dass der Penis krumm wurde. Also der hat sich nach unten gebogen. Wie krumm? In welchem Winkel kann man sich das... Ja, ich sag mal so 20% runter. Mhm. Mhm. 20%, also von gerade auf 20% runter, 20-30% würde ich sagen. Ist der gesamte Penis geneigt oder in der Mitte gekrümmt? Nee, der gesamte Penis. Der gesamte Penis geht 20 cm weiter nach runter im irrigierten Zustand. Richtig, als sonst. Im irrigierten Zustand, ganz genau. Mhm. Und ich konnte mir das gar nicht erklären. Ich denke, was ist das denn? Mhm. Und hab mir dann 3-4 Tage, habe ich dann im Internet mal so geforscht, Penisverkrümmung. Und da bin ich eben auf diese Vokabel IPP, respektive Ituratio Penis Classica gestoßen und bin auch in so ein Forum reingegangen und habe dann auch gelesen, dass es da unheimlich viele Männer gibt, die damit ein Problem haben, zumindest in dem Forum. Ansonsten ist das wahrscheinlich nur auf 1% der männlichen Bevölkerung verbreitet. Ist das ein Phänomen oder eine Erkrankung? Also es geht in die Erkrankungsschiene. Aber da muss man fragen, woher kommt diese Erkrankung? Und das ist eben das Problem. Das weiß kein Mensch. Ich bin beim Urologen gewesen am letzten Montag noch und der sagte mir, der tastete den Penis im unirrigierten Zustand, tastete den ab und hatte eine Verhärtung an der Unterseite des Penises festgestellt. Mhm. Und dann sagte der, ja, dann kommen Sie mal mit. Und dann bin ich wieder in sein Büro rein und dann sagte er, ja, Sie haben hier eine wie gesagt, abgekürzte IPP. Und ich erkläre Ihnen das mal. Ich sage, brauchen Sie mich nicht erklären. Ich habe mich im Vorfeld bei Google informiert. Ich sage, dann nehmen Sie am besten, Tabletten. Und da hat er mir Tabletten verschrieben. Die heißen Potaba. Und da muss ich 6-mal am Tag 3 Kapseln nehmen, was sehr lästig sein kann. Er sagte mir aber wirklich im Vorfeld schon, es ist nicht erwiesen, dass es hilft. Also, das heißt im Klartext, es ist nicht erwiesen, was es ausgelöst hat. Ganz genau. Es ist nicht erwiesen, was hilft. Kann man denn sagen, was organisch jetzt, welche Fehlfunktion organisch da ist? Sind irgendwelche Bänder verkürzt oder Blutgefäße verstopft oder so? Das ist das Problem. ich habe mich also durchgegoogelt bis ins Letzte und bin im Forum drin gewesen. Also es ist weder wissenschaftlich erwiesen, woher es kommt, die Ursachen sind nicht bekannt. Mhm. Die einzige Möglichkeit, wenn es sich überhaupt über Medikamente nicht steuern lässt, wäre eine OP, wäre da angedacht, die allerdings auch eine Penisverkürzung zur Folge hätte. Will man ja auch nicht. Nicht unbedingt. Also aber sag mal, wenn du sagst, es ist 20% etwas geneigt, könnte man da sagen, na egal, wenn du keine Schmerzen hast und du weiter deinen Sex hast und die Erektion und deinen Orgasmus, könnte man doch damit leben. Domian, alles gut, habe ich kein Problem mit. Die Angst, die bei mir besteht, ist, dass das fortschreitet, ne? Mhm. Also dass das weitergeht und vielleicht noch weiter runterbiegt. Das kann kein Mensch im Vorfeld kann das beurteilen und kann nicht sagen. Die einen sagen, wenn du diese Tabletten nimmst, dann stagniert es eventuell. Mhm. So sagt der Arzt. Eventuell, also das ist alles so schwammig. Ne? Das finde ich wirklich sehr interessant. Das wusste ich nicht, was du mir jetzt gerade erzählst, dass man nicht weiß, woher das kommt und man nicht weiß, was man dagegen tun kann. Und dass der Arzt offensichtlich dir das bestätigt hat. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich würde mal gerne die Frage an mein Publikum hier richten, wer damit Erfahrung gemacht hat. Sehr gerne. Und ich frage euch, nehme die Frage mit rüber in die nächste Woche. Meldet euch doch bitte nächste Woche mal bei uns per Mail und oder per Telefon, dass wir darüber mal hier Montag, Dienstag reden können. Und vielleicht bist du dann dabei, Frankie, und kannst zuhören. Oder wir informieren dich nachträglich nochmal über das, was hier so gesagt wurde. Sehr gerne. Ich habe meine Adresse hinterlegt. Ja. Ich glaube, das wäre jetzt die interessanteste Variante. Wir beide kommen nicht weiter. Du bist schon sehr gut informiert, aber... Eben. Die Massenintelligenz ist manchmal umwerfend, was die Leute doch alles wissen und was für tolle Sachen rauskommen. Wir machen es so, Frankie. Würde ich sagen. Genau. Und vielleicht telefonieren wir nochmal oder wir setzen uns mit dir in Verbindung. Sehr gerne. Alles Gute. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ja, ciao. Sorry, ciao. So, und hier habe ich die Maria. Die Maria ist 53. Hallo Maria. Hallo Domian. Hallo Guten Maria. Abend. Guten Abend. Ach ja, ich möchte was Positives zum Schluss sagen. Und das ist ja ein... Ach, es gibt so viele Themen. Ich bin seit 2,5 Jahren an der Dialyse, war aber 30 Jahre nierenkrank. Und ich wollte einfach auch mal alle appellieren, man kann trotz Dialyse wunderbar weiterleben, wenn man nicht sich hängen lässt. Und das ist ein tägliches sich in Hintern treten. Und ich habe es eigentlich ganz gut geschafft. Die erste Zeit war schwer. Dialyse heißt, du bist dreimal in der Woche wahrscheinlich am Gerät. Dreimal Nettozeit, 4 Stunden, wow. Sehr anstrengend. Ja, ja. Und dann kommt noch die Fahrt dazu dorthin und wieder abholen. Und man muss ja noch eine halbe Stunde vorher da sein. Ja. Also es ist wirklich 6,5 Stunden Lebenszeit, die man sich aber versuchen muss, dann so positiv wie möglich zu gestalten, diesen Kraftakt. Wie schaffst du das, das positiv zu gestalten, weil viele Leute sehr darunter leiden? Wie schaffst du das? Ich weiß es nicht, ich habe es lernen müssen, weil ich diese Krankheit mit 20 bekommen habe und ich habe mir gedacht, jetzt erst recht und das habe ich dann behalten. Und ich habe schon viele mitreisen können, die schon so depressiv waren auch. Mhm. Dialyse ist eine Depressionskrankheit auch, also Geschichte zieht nach sich. Und ich möchte alle appellieren, alle Menschen, die nierenkrank sind, dass die auf ihre Ernährung unbedingt sich beraten lassen sollen. Mhm. Das ist der Untergang, wenn man dann nicht auf die Ernährung achtet. Also eine proteinreiche Diät, das ist der Tod einer kranken Niere. Mhm. Und das weiß man gar nicht so einfach. Mhm. Seit 10 Jahren ein Glück für mich, dass die Menschen, die Medizin das erkannt hat, dass die Ernährung davon abhängt. Ja. Und ich habe es geschafft ohne Dialyse so lange Jahre. Ich bin so glücklich darüber. Und für mich ist es jetzt nicht schlimm, weil ich habe schon 20 Jahre vorher damit gerechnet. Schön, ne? Das ist super. Das ist wirklich toll. Wie gesagt, ich habe schon oft mit Dialysepatienten gesprochen, hier, also im privaten Bereich und auch hier in der Sendung. Und das war... Ja. Fand ich immer sehr bedrückend und auch sehr schwer für die Menschen. Nein, ich bin aber nicht die Ausnahme. Es gibt viele, die so sind wie ich. Deswegen rufe ich an, weil es nicht sein muss, dass man sich nicht selber in den Arsch treten kann. Mhm, und das Schlimmste ist, wenn man den Partner jeden morgens bis abends vorjammert und sich selber in den Mittelpunkt stellt. Das ist echt schlimm. Nun, man muss lieber mit anderen Leuten gehen. Träumst du denn oder hoffst du denn darauf, dass du vielleicht transplantiert wirst? Mein Mann wollte mir seine Niere spenden. Ich habe sie nicht annehmen können. Ich konnte mich nicht freuen. Warum nicht? Und ich bin heute noch froh. Warum nicht? Ja, weil es bei ihm halt dann auch so knapp gewesen wäre, dass er selber dann seine eigene Leistung wäre gerade an der Kippe gewesen. Ja, und aber in der Regel gibt es doch gute Erfahrungen, dass man hier unser... Nicht unser, nur, nein. Nee, nein. Aber unser Außenminister lebt auch mit einer Niere, du weißt das. Ja, da weiß man aber nicht, wie der gepampert wird. Entschuldigung, der ist Privatpatient, ich bin Kassenpatient. Also du wolltest das ist wirklich Tatsache. Du wolltest dem Risiko aus dem Weg gehen für deinen Mann und ihm ja, zuliebe hast du dann Nein gesagt. Zwischen uns war die Liebe weg. da waren nur noch zwei Organe, die miteinander tauschen wollten. Ja. Und ich wollte nicht, dass unser Liebe nur noch über diese Organe geht. Ich verstehe, da könnten wir sicher ganz lange drüber reden. Ist es ein erotisches Problem. Die Niere kommt nämlich vorne rein. Und das ist eklig. Ah, na gut, das können wir jetzt nicht vertiefen. Maria, danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Andreas Fulford. Und ich wünsche euch jetzt ein tolles Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.